sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir im Juli mit ungleichen Pässen und den Reisemöglichkeiten von Menschen. Dann unsere Fremdenlegion und der unglaubliche Zynismus der BRD-Austeritätspolitik, die ein Defizitverfahren gegen Portugal und Spanien durchsetzte. Danach betrachten wir den Freihandel und dass dieser insgesamt abzulehnen ist, nicht nur CETA, TTIP und E-Pass, wie wir uns in neuen Untiefen der sogenannten EU-Entwicklungshilfe zuwenden, die da heißen soll, Abschieben und Internieren von Reisenden ohne erste Weltpässe. Und unser letzter Beitrag ist zum Prozess gegen einen Nazi, der am Montag in Berlin endete und Luc Holland einen englischen Anwalt ermordet hat und möglicherweise auch vor über 4 Jahren einen weiteren Menschen, nämlich Burak Bektaş, ermordete. Und eine Einschätzung des Prozesses, in dem das Gericht und die Staatsanwaltschaft kein politisches Motiv entdecken konnte. Zur Reisezeit im Juli wollen wir unsere Sendung beginnen mit einem Artikel aus der Juli-Ausgabe der Le Monde Diplomatique und dieser heißt Ungleiche Pässe. Boote, Schlepper, Flüchtlinge, Migration, Grenzsicherung, Krise, Aufnahmezentren, Mauern, Rettungsaktionen. Das sind die Wörter, die wir am häufigsten verwenden, wenn wir von der Bewegung der Körper im Raum sprechen. Aber warum verwenden wir in diesem Kontext eigentlich nie das Wort Reise? Sind die Afghanen, Syrer und Somalier etwa keine Reisenden? Seit einer ganzen Weile denke ich, dass wir beim Thema Migration genauer hinschauen und unsere Aufmerksamkeit auf die Ungleichheit des Reisens richten sollten. Im April war ich zum TAZ-Kongress in Berlin eingeladen. Da ich aus privaten Gründen nicht über Nacht bleiben konnte, musste ich früh morgens hin und nachmittags zurück nach Rom. Ich weiß schon, so etwas macht man eigentlich nicht. Es war aber trotzdem schön. Der Tiergarten glitzerte im Sonnenschein und neben mir auf dem Podium saß die wunderbare Luciana Castellina. Sie hatte so viel zu erzählen, von ihrer jüdischen Familie in Triest und Rom, wo sie am 9. August 1929 geboren wurde, von ihren Erlebnissen im Schatten der Shoah, den politischen Kämpfen der Kommunisten und ihren Reisen und Begegnungen als Journalistin bei Il Manifesto. Den ganzen Tag hätte ich ihr zuhören mögen, ohne Rücksicht auf meine körperliche Verfassung. Zu allem Überfluss hatte ich auch noch meine Tage bekommen. Abends war ich ein Zombie, erschöpft, aber glücklich. All das war möglich dank Schengen und weil ich italienische Staatsbürgerin bin. Die ganze Reise über dachte ich an die Menschen, die in den vergangenen Monaten den Grenzfluss bei Idomeni durchwartet haben. Viele hatten einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um nach Deutschland zu kommen. Sie mussten Schlepper bezahlen, in übel riechenden Baracken, Zelten oder auf der Straße hausen. Sie wurden geschlagen, bekamen schlechtes Essen, wurden noch schlechter medizinisch versorgt und mussten in Schmutz und Kälte ihre Kinder zur Welt bringen. Menschen wie wir, mit einer Nase und 2 Beinen, wenn nicht eins davon eine Mine zerfetzt hat. Reisen ist nicht einfach, wenn du nicht im richtigen Land geboren bist. Auf unserem technologisch fortschrittlichen, unzivilisierten Planeten herrscht eine wahre Apartheid. Wenn du nicht den richtigen Pass hast, ist dein Leben an der Grenze zu Ende. Du bist ein Problem, ein Risiko, ein Ärgernis. Deinetwegen werden Barrieren errichtet. Schon eine Urlaubsreise wird zur Mission Impossible. Die kanadische Beratungsfirma Arten Capital hat 2015 einen Reisepassindex erstellt, der zeigt, mit welchem Pass man wie viele Länder bereisen kann. Unter den Spitzenreitern sind natürlich die Vereinigten Staaten. Mit einem US-Pass steht einem die Welt offen. In 154 Länder kommt man ohne Visum rein. Paradoxerweise haben viele US-Amerikaner ihr Land nie verlassen, aus ökonomischen Gründen. Der Index hat mich neugierig gemacht und natürlich habe ich gleich nachgeschaut, wie meine beiden Länder, Italien und Somalia, im Reiseranking abschneiden. Der italienische Pass gehört zu den stärksten der Welt. Doch mit dem somalischen Pass wird alles anders. Ich hatte nie einen, wegen des langen Bürgerkriegs, und hätte ich nur diesen einen gehabt, hätte das mein Leben stark beeinflusst. Ein Somalier kommt praktisch nirgendwo hin. Der somalische Pass liegt auf Rang 89. Nur 32 Länder erlauben einer Somalierin die visumfreie Einreise. Am großzügigsten ist Haiti, wo Somalier ohne Visum einreisen und 3 Monate bleiben dürfen. Auf den Malediven, in Mikronesien und in Mosambik bekommt man als Somalierin ein Visum für 1 Monat. Nach Malaysia, Singapur und St. Vincent und auf die Grenadinen dürfen Somalier auch visafrei einreisen. Der Rest der Welt, insbesondere die westliche, bleibt ihnen verschlossen. Auch Italien, das Somalier jahrzehntelang kolonial ausgebeutet und dort sogar seinen Giftmüll entsorgt hat, vergibt kein Visum. Praktisch ist es so, Somalier können nicht legal und sicher reisen. Das war schon einmal anders. In den 1970er und 1980er Jahren war Rom voller afrikanischer Studenten, die einen Teil ihrer Ausbildung an italienischen Universitäten absolvierten, bevor sie in ihre Herkunftsländer zurückkehrten. Pasolini hat für sie seinen Dokumentarfilm Appunti per un Orestiade Africana, Notizen für eine afrikanische Orestie, 1970 interviewt. Wenn ich mir auf YouTube die Szenen ansehe, in der die Studenten aus Äthiopien, Burkina Faso oder dem Kongo angeregt mit dem Regisseur diskutieren, überkommt mich jedes Mal derselbe Gedanke. Diese elegant gekleideten, klugen jungen Männer mussten sich nicht in die Hände von Schleppern begeben, sie sind einfach ins Flugzeug gestiegen. Die Welt war früher nicht perfekt, aber es gab die Möglichkeit zu reisen und ein Visum zu bekommen, auch wenn es nicht immer einfach war. Heute geht das nur noch mit Hilfe der Mafia. Die machen jetzt das Weltreisebüro. Wie ist es zu dieser Zweiteilung der Welt gekommen? Eine Welt, in der die einen in 100 und mehr Länder reisen können, während die anderen kaum den Kopf durch die Tür stecken dürfen? Afrikaner können selbst innerhalb von Afrika nicht ungehindert reisen. Für 55% der afrikanischen Länder brauchen sie ein Visum. In 22% der Fälle müssen sie es zu Hause beantragen, in 33% an der Grenze oder im Zielland. Von 55 afrikanischen Ländern verfolgen nur 13 eine Politik der leichten oder gar visafreien Einreise für andere afrikanische Bürger. Theoretisch hätte Afrika sich nach dem Abkommen von Abuja 1991 auch eine Art Schengen-Raum schaffen können, aber dazu kam es bislang noch nicht. Kürzlich berichtete die Kenianerin Tsiku Kimeria, Reisebloggerin und Referentin für internationale Entwicklung, wie ihr in der Elfenbeinküste niemand glauben wollte, dass sie weder auf Verwandtenbesuch noch wegen der Arbeit da war, sondern schlicht als Touristin. Touristen, das sind Franzosen, vielleicht noch Engländer oder Deutsche, in jedem Fall Weiße. So ähnlich wie in dem Film Ricomincio da tre, ich fange wieder bei 3 an, von Massimo Troisi, in dem alle, die seinen neapolitanischen Akzent hören, zu ihm sagen, aus Neapel? Du suchst also Arbeit, und er peinlich berührt antwortet, nein, ich bin Tourist. Tsiku ist eine erfahrene Reisende. Sie hat schon 42 Länder besucht, davon 16 in Afrika. Von ihrem Kontinent hätte sie sich eine Stellungnahme gewünscht, wie wir vertrauen einander, auch wenn der Rest der Welt uns misstraut. In Wirklichkeit, bemerkt sie bitter, kann sich ein Nordamerikaner auf ihrem Kontinent freier bewegen als eine Afrikanerin wie sie. Mit einem schwachen Pass kannst du nicht im Ausland studieren, nicht am Erasmus-Programm teilnehmen, du kannst nicht einfach zu einem Konzert deiner Lieblingsband fahren oder einen Last-Minute-Flug buchen. Du nimmst nicht leichten Herzens ein Jobangebot im Ausland an und das Wort Tourist streichst du am besten gleich aus deinem Wortschatz. Damit will sich Trisha Velarmino von den Philippinen nicht abfinden. Tausende User aus der ganzen Welt wenden sich an die Reisebloggerin P.S. I'm on my way, travel life and dreams. Patty, ebenfalls von den Philippinen, schreibt auf Trishas Blog in einem wütenden Post: Ich habe es so satt, wie wir eingeschränkt werden. Es geht hier nicht nur um die Philippinen, sondern um alle, die einen dritten Weltpass haben und von Australien, den USA und Europa träumen. Über das Internet und die sozialen Medien schauen die Länder dieser Welt einander in die Augen. Den Ton gibt jedoch der Westen an. Kein Wunder, dass Jugendliche weltweit davon träumen, nur ein einziges Mal einen Blick in die Glitzerwelt von Beyoncé, Leonardo DiCaprio oder Cristiano Ronaldo zu werfen. Auch deshalb ist Patty so frustriert. Die Schwierigkeiten, an ein Visum zu kommen, machen sie depressiv. Sie fühlt sich unnütz und klein. Wer nicht reisen kann, ist auch nichts wert. Trisha, bei der dieser Wutausbruch ankommt, stimmt nicht in das Gejammer ein, sondern gibt Patty und anderen Usern ein paar Geheimtipps, wie sie die begehrten Visa ergattern können. Sie könne zunächst in die Länder einreisen, für die ihr philippinischer Pass ausreicht. Das sind immerhin 61 und die anderen solle sie sich für später aufheben. Trisha hat zum Beispiel 3 wunderbare Monate in Marokko verbracht. Sie sammelt möglichst viele Stempel in ihrem Pass, um einen guten Reiselebenslauf vorweisen zu können. Im italienischen Konsulat haben sie zu ihr gesagt, du bist ganz schön rumgekommen für dein Alter. Das wirkt sich positiv aus. In Bolivien kann eine Philippinerin 60 Tage bleiben, in Brasilien 90, in Brunei 14, in Ecuador 90. Und so geht es weiter mit Israel, Vanuatu, Sambia. Es gibt etliche Webseiten wie die von Trisha. Sie sind optimistisch, fröhlich, unterhaltsam. Sie versuchen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und doch müssen wir uns die Frage stellen, ob es richtig ist, dass manchen Personen die Welt offen steht, nur weil sie in einem bestimmten Land geboren sind, während andere immer vor verschlossenen Türen stehen. Passt das zu unserer Welt heute? Viele wollen nach ihrer Reise wieder zurückkehren. Sie wollen studieren, sich spezialisieren oder sich einfach nur mal umsehen. Westler dürfen das. Für alle anderen ist es ein Problem. Ja, ein Leidensweg. Und es bleibt oft ein Traum, der sich, wenn überhaupt, nur unter großen Gefahren realisieren lässt. Deshalb ist es wichtig, legale Reisemöglichkeiten zu schaffen. Es gibt viele echte Probleme auf dieser Welt. Doch die schlichte Bewegung von einem Ort zum anderen hat erst der Westen zum Problem gemacht. Es wird Zeit, dass Reisen für alle Menschen sicherer wird. Das ist der größte Widerspruch, in den wir uns verstrickt haben. Wir reden immerzu von Sicherheit, von Antiterrormaßnahmen und ständiger Abwehrbereitschaft und lassen gleichzeitig zu, dass die meisten Menschen, die sich auf eine Reise begeben, auf die Mafia angewiesen sind. Von den ungleichen Pässen kommen wir zu einem Artikel von gestern aus der Taz, einen Kommentar zum neuen Weißbuch der Bundeswehr und dieser heißt Unsere Fremdenlegion. Vielleicht muss man die Schuzpe bewundern, mit der die deutsche Bundesregierung auch im 9. Jahr der Eurokrise noch ihre nationale Interessenspolitik zulasten Südeuropas als Beitrag zur europäischen Einheit zu verkaufen sucht. Ein Anschauungsobjekt dafür liefert nun das Weißbuch der Bundeswehr, nachdem künftig auch Bürger anderer EU-Staaten für die deutsche Armee kämpfen sollen. Dies sei, so heißt es darin, ein starkes Signal für die europäische Perspektive. Diese Sichtweise hat Deutschland, wie so oft in Europa, ganz exklusiv. Vor einem Jahr zwang die Bundesregierung Griechenland zur Kapitulation vor der deutschen Austeritätspolitik. Eine ökonomische Perspektive für Griechenland gibt es seitdem nicht mehr. Stattdessen bietet Deutschland zynische Trostpflaster mit Eigennutz. Vor 2 Wochen kam Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vorbei und versprach Athen ein paar Solaranlagen deutscher Firmen, für die es hierzulande keinen Abnehmer mehr gibt. Gestern leiteten die EU-Finanzminister unter starkem Druck von Seiten Wolfgang Schäubles ein Defizitverfahren gegen Spanien und Portugal ein. Beide Staaten hatten sich nicht an das deutsche Dogma, in Krisenzeiten die Staatsausgaben einzuschränken, gehalten. Ihre Wirtschaft kam zaghaft wieder in Schwung. Wird die Konjunktur wieder abgewürgt, dürfte der Exodus junger Spanier und Portugiesen nach Deutschland zur Freude deutscher Unternehmen wieder zunehmen. Zukünftig, so die Botschaft aus dem Verteidigungsministerium, können sie aber auch für die Bundeswehr kämpfen. Die Freiheit Deutschlands würde zukünftig von Arbeitslosen aus Madrid und Athen am Hindukusch verteidigt werden. Die letzte Hoffnung von Opfern der deutschen Politik in der Eurokrise heißt, riskieren, für Deutschland zu sterben. Das mag aus Sicht der Bundeswehr, die Nachwuchsprobleme hat, verständlich sein. Aber es ist einmal mehr deutscher Zynismus. In Deutschland aber glauben sie ihre PR-Sätze, mit denen das Verteidigungsministerium den deutschen Eigennutz als europäische Perspektive verkauft. Schäubles harte Haltung in der Defizitfrage und das Weißbuch zeigen, es ist kein Ende der deutschen Politik, die Europa schadet, in Sicht. Von der Austeritätspolitik der BRD kommen wir zum Freihandel und zu einem Artikel vom 29.06. von der Internetplattform Telepolis. Und dieser heißt, was hilft es, nur Freihandelsverträge anzuprangern? Seltsam unterbelichtet. Der ausufernde Fernhandel ist ein ökologisches Desaster. Dabei könnte uns weniger Handel sogar glücklicher machen. Eindeutig auf der Gewinnerseite der Globalisierung stehen Maersk, MSC, CMA, CGM und Hapag-Lloyd. Die vier größten Containerschiffreedereien der Erde kommen aus Dänemark, der Schweiz, Frankreich und Deutschland und betreiben mehr Schiffe als die nachfolgenden 16 Reedereien zusammen. Wenn jemand von neuen Handelsabkommen wie TTIP und CETA profitiert, dann dieser Wirtschaftszweig, in dem es im Moment obendrein schlecht läuft. Aufgrund riesiger Überkapazitäten im Containerfrachtverkehr liefern sich die Reedereien einen desaströsen Preiskampf mit der Folge, dass der Transport eines Containers von Shanghai nach Nordeuropa im März 2016 zeitweise nur noch 212 Euro kostete. Der Transport von 20.000 Kilogramm Gütern über 20.000 Kilometer war also billiger als eine reguläre Bahnfahrt zweiter Klasse von München nach Göttingen und zurück. Durch ein ambitioniertes Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA könnte sich der Handel laut IFO-Institut um bis zu 79% erhöhen. Das könnte helfen, die Preise im Frachtverkehr zu stabilisieren. Wirklich teuer würde der Welthandel deshalb noch lange nicht, denn unabhängig von allen Überkapazitäten erzwingt der Konkurrenzkampf zwischen den Rädern billigste Standards. Man fährt unter Billigflagge, Panama und Liberia, was niedrigste Löhne, Steuern und vor allem Umweltstandards möglich macht. Als Treibstoff ist Schweröl mit einem Schwefelgehalt von bis zu 3,5% zugelassen. Ein großes Containerschiff verbrennt davon ca. 200 Tonnen am Tag. Somit pustet ein Schiff täglich bis zu 7 Tonnen Schwefeldioxid zum Kamin hinaus. Zum Vergleich, auf Deutschlands Straßen werden täglich 150.000 Tonnen Benzin und Diesel verbrannt. Dieser Treibstoff darf maximal 0,001% Schwefel enthalten, weshalb in 24 Stunden ca. 3 Tonnen Schwefeldioxid in die Umwelt gelangt. Das heißt, ein einziges großes Containerschiff emittiert mehr als die doppelte Menge Schwefeldioxid wie die komplette Kraftfahrzeugflotte Deutschlands täglich. 20 Containerschiffe pusten so viel Schwefeldioxid in die Atmosphäre wie sämtliche Autos der Erde zusammen. Auf unseren Weltmeeren verkehren aber über 9000 Containerschiffe. Hinzu treten hunderte Kreuzfahrtschiffe und zehntausende weitere Handelsschiffe. Die Weltgesundheitsorganisation geht von bis zu 60.000 zusätzlichen Todesfällen durch diese schwimmenden Müllverbrennungsanlagen aus. Nebst vielen weiteren Umweltbelastungen, wie dem fischohrenbetäubenden Unterwasserlärm, der den Lebensraum etwa des Buckelwals bereits um 90% reduzierte, oder die Verschleppung von Meerestieren in fremde Weltgegenden in Salzwassertanks, die Frachtschiffe bei zu geringem Gewicht stabilisieren und je nach Bedarf in Häfen geflutet und auf der anderen Seite des Globus wieder geleert werden. Bereits diese Aufzählung legt nahe, wir brauchen weniger, nicht mehr Freihandel. Die Seeschifffahrt ist jedoch vor allem eines, weit weg. Um sich stärker ins Gedächtnis zu holen, sollten umweltbewegte nebst Braunkohletagebauen ebenfalls Containerhäfen blockieren. Nicht nur um den Blick auf die ökologischen Folgen der Globalisierung zu lenken, sondern gleichzeitig, um eine Institution ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren, die eine saubere Schifffahrt maßgeblich blockiert. Die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO. Sie wird von ihren Mitgliedsländern, abhängig von deren Flottengröße, finanziert. Folglich sind die Hauptgeldgeber genau die Billigflaggenländer Panama, Liberia, die Bahamas und die Marshallinseln. Und damit diejenigen Länder, die den höchsten Nutzen aus niedrigen Standards ziehen. Die Wirkung dieser Konstruktion erinnert an die Weltfinanzmärkte, wo Steueroasen und Schattenfinanzzentren Großbanken bereichern und die Budgets vieler Staaten aufbessern und so eine wirksame weltweite Regulierung verhindern. Es erinnert auch an die ewig scheiternden globalen Klimakonferenzen. Geringe Umweltstandards nutzen Unternehmen und im Standortwettbewerb gefangene Staaten gleichermaßen. Wie können wir annehmen, sie könnten Verfechter beim Kampf für eine enkeltaugliche Welt werden? Räder, Großbanken, Energiekonzerne, die Kontrolleure und Regulierer der Wirtschaftsunternehmen sind in Interessensgegensätze und Konkurrenzverhältnissen gefangen, die ein Umsteuern beinahe unmöglich machen. Die Gegensätze werden mit TTIP, CETA, TISA, TPP etc. sogar weiter ausgebaut. Immer reibungsloserer, grenzüberschreitender Handel hat zur Folge, dass immer kleinere nationale Veränderungen der Rahmenbedingungen immer relevantere Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens bzw. eines Standorts haben. Nationale Vorreiterrollen oder Alleingänge werden immer unwahrscheinlicher und demokratische Gestaltung unmöglich. Den Freihandel überwinden heißt, den Standortwettbewerb überwinden. Die gegen die Freihandelsabkommen engagierten Bündnisse haben sich aus gutem Grund zunächst auf die Innereien der Verträge konzentriert. Verbraucherschutz wird bedroht. Konzernklagerechte bringen den Konzernen weitere Vorteile und keine Pflichten. Regulatorische Kooperation hebelt demokratische Gestaltungsmöglichkeiten aus und so weiter. Nur so konnte die Öffentlichkeit gewonnen werden. Nun gilt es allerdings, Fragen nach der zukünftigen Form unseres Wirtschaftens zu stellen. In Bezug auf die Freihandelsideologie gehören dazu, wie ist die Globalisierung zu gestalten, damit die in den Freihandelsverträgen kritisierten Themen nicht in einigen Jahren wieder auf dem Programm stehen, selbst wenn die Verträge scheitern? Und wie lässt sich der weltweite Standortwettbewerb bzw. das Welthandels- und Finanzsystem so gestalten, dass nicht erst ein weltweiter Gleichschritt ökologische oder soziale Entwicklungen ermöglicht? Das alles ist Voraussetzung dafür, dass ein Umbau der Wirtschaft zu einer nahezu emissionsfreien Kreislaufwirtschaft überhaupt denkbar wird. Denn allen Sonntagsreden zum Trotze gilt, Umweltschutz, sozialer Ausgleich und demokratische Mitbestimmung sind höchstens ausnahmsweise kurzfristig ökonomisch effizient. Diese marktfremden, aber dringend notwendigen und von vielen Bürgern auch gewünschten Elemente unserer Gesellschaftsordnung müssen gegen starke Interessensgruppen durchgesetzt werden. Jede enkeltaugliche Gestaltung der Globalisierung wird die Macht dieser auf kurzfristige Profite hin orientierten Interessensgruppen beschneiden, also immer zu Konflikten führen und soziale Kämpfe heraufbeschwören. Am kurz vor der Ratifizierung stehenden europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen CETA lässt sich beobachten, wie auf den stetig wachsenden Druck aus der Bevölkerung reagiert wird. Mit dem Vermeiden demokratischer Prozesse mittels verfahrenstechnischer Tricks, wie zum Beispiel der vorläufigen Anwendung oder dem Übergehen der Länderparlamente. Bleibt zu hoffen, dass ältere Aktionsformen wie das Volksbegehren gegen CETA in Bayern und neuere Aktionsformen wie der CETA-Scheck in Verknüpfung mit inzwischen zwei Verfassungsklagen dazu beitragen, den Druck auf die Parlamentarier so weit zu erhöhen, dass sie weder demokratische Gepflogenheiten über Bord werfen, noch den Freihandelsabkommen zustimmen werden. Freihandel wird aktuell weder von Seiten der Politik noch der Wirtschaft damit begründet, dass es bestimmte Produkte bei uns nicht gibt oder dadurch die Vielfalt messbar erhöht würde. Angeführt wird vor allem das Mantra der Wirtschaftswissenschaften, dass wir möglichst große Märkte brauchen, auf welchen möglichst viel Konkurrenz herrschen möge, damit mehr Innovationen zu neuen Produkten führen, wachsende Absatzzahlen die Produkte verbilligen und so Wachstum und Wohlstand gesteigert werden. Diese Begründung ist enorm wirkmächtig, jedoch außerordentlich schwach. Sie setzt Wohlstand mit Einkommen gleich und stellt ökonomische Bedürfnisse über soziale. Menschen in Ländern ab einem durchschnittlichen Einkommen von ca. $15.000 werden nicht mehr relevant glücklicher. wenn deren Bruttoinlandsprodukt weiterhin wächst. Vor allem, wenn gleichzeitig die Ungleichheit zunimmt, weil der Staat immer geringere finanzielle Möglichkeiten zur Umverteilung hat oder haben will. Denn der Standortwettbewerb erhöht den Druck auf Gesellschaften, Steuersenkungen, Standardsenkungen und Lohnsenkungen gutzuheißen. Zugleich dient die wachsende Schar armer Menschen als Rechtfertigung für die Notwendigkeit immer billigerer Produkte. Deshalb ist es auch nicht weiter bedauerlich, wenn uns auch der ökologische Zustand des Planeten dazu zwingt, ein Wirtschaftssystem zu schaffen, das den Welthandel auf das Notwendigste reduziert. Die Aufgabe der Ökonomen könnte darin bestehen, hierfür die materiellen Wohlstandsverluste zu minimieren. Zukünftig werden wir, anstatt Autos oder Käse um die Welt zu schippern, eher die Konstruktionspläne und Rezepte austauschen. Wenn Äpfel ums Eck gedeihen, müssen neuseeländische Importe ausgesperrt werden dürfen. Was schnell hingeschrieben ist, stellt jedoch eine völlige Verkehrung der herrschenden Freihandelsideologie dar und bedeutet, dass nicht mehr der Produktivste, der Billigste gewinnen darf, sondern der zu einer Region am besten passendste das Rennen macht und andere Anbieter durchaus benachteiligt werden dürfen. Nach welchen Maßstäben das entschieden wird, wird sich von Branche zu Branche unterscheiden. So werden Nahrungsmittel in Freihandelsabkommen vermutlich nichts mehr verloren haben. Denn Ernährungssicherheit muss auch in Krisensituationen gewährleistet sein. Hierfür sind regionale Versorgungsstrukturen deutlich besser geeignet als deregulierte Weltmärkte. Wie genau, das mögen die Menschen vor Ort entscheiden. Glücksforscher weisen unisono darauf hin, dass Menschen, die sich an politischen Prozessen beteiligen und ihre Gesellschaft mitgestalten können, glücklicher sind. Auch deshalb sollten wir dafür einstehen, das gegenwärtige Freihandelsregime zu beenden. Das wird die Räder nicht freuen, doch nicht nur die Bewohner der Weltmeere würden es uns danken. Vom Freihandel kommen wir zur Entwicklungspolitik der EU mit dem Archipel der Zeitung des Europäischen Bürgerinnenforums, auch als Longomai, einem Netzwerk von Kommunen, vor allem in der Schweiz und in Frankreich, bekannt. Aus der Juni-Ausgabe des Archipels Nummer 246 stellen wir euch den Artikel nach dem Abkommen von Valletta. Dieser Artikel von Sami Abi erschien in der togoischen Zeitung Vision Solidaire. Wir geben ihn hier in zwei Teilen wieder. Der erste Teil kommentiert die Ziele der EU-Diplomatie in Afrika, die auf dem Gipfel in Valletta definiert wurden. Anstatt staatlicher Entwicklungshilfe, Verhinderung von Migration. So lautet die Lektion der Tournee des niederländischen Außenministers Bert Koenders Ende April in Westafrika. Der Kundschafter von Federica Mogherini, der außenpolitischen Kommissarin der EU, hat in jedem Land seiner Reise die Notwendigkeit unterstrichen, die illegale Migration zu bekämpfen und die papierlosen Migranten aus Europa zurückzunehmen. Dies sei die Basis der Partnerschaft, die die EU in Zukunft mit Afrika entwickeln will. Es ist nicht wirklich neu. Seit dem Abkommen von Cotonou und besonders dem Artikel 13 dieses Abkommens steht das Thema der Migration im Vordergrund der Gespräche zwischen Europa und Afrika. Die Zuspitzung der europäischen Krise angesichts der Ankunft von Migranten an den Mittelmeerküsten hat den institutionellen Druck der EU mittels der Entwicklungshilfe verstärkt. Das Gipfeltreffen in Valletta vom November 2015 zwischen der EU und Afrika wurde als wichtigster Schritt bezeichnet, um die Ankunft subsaharischer Migranten in Europa zu verhindern. Es wurde ein Aktionsplan beschlossen, mit dem die Migration für die nächsten Jahre im Zentrum der Partnerschaft steht. Die Lektüre der 5 Schwerpunkte des Aktionsplans lässt an der Wirksamkeit zweifeln und kann so zusammengefasst werden. Wir werden euch mit allen Mitteln helfen, eure Bürger in Afrika zu behalten. Und wir werden euch diejenigen zurückbringen, die versuchen, aus der Falle zu kommen, die wir euch helfen zu schaffen. Was ironisch klingen mag, ist in Wirklichkeit die Strategie der derzeitigen EU-Entwicklungspolitik. Nachdem die EU 6 Milliarden Euro der Türkei zugesprochen hat, damit diese die unerwünschten Flüchtlinge zurücknimmt, wurde der Rest des 11. Europäischen Entwicklungsfonds, also 1,8 Millionen Euro, in einen treuhänderischen Dringlichkeitsfonds verwandelt für Projekte zur Kontrolle und Verwaltung der Migration auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, besonders aber in den Sahelstaaten und dem Horn von Afrika. Dieser Fonds wird als Ergebnis anstrengender Verhandlungen in Valletta und als die Lösung für die ungeregelte Migration in der Öffentlichkeit präsentiert. Die ersten Projekte, die damit finanziert wurden, bestätigen die Sicherheitsstrategie, die Mobilität der afrikanischen Bevölkerung regional zu beschränken und einzugrenzen. Die Beträge des Fonds, die den einzelnen Ländern zugeteilt werden, können auf den ersten Blick über diese Absicht hinwegtäuschen. Aber die Tatsache, dass die EU sich hauptsächlich auf die Länder konzentriert, die auf den Migrationswegen liegen, zeigt die geopolitische Bedeutung des Fonds. Dass die Entwicklungshilfe schon immer geopolitischen Interessen gefolgt ist, ist nicht neu. Hingegen ist die Orientierung auf die Migrationswege neu und muss genau untersucht werden. Die überstürzte Verteilung der Gelder des Dringlichkeitsfonds und der Mangel an klaren Kriterien hinsichtlich der Projekte zur Reduzierung der ungeregelten Migration lässt an seiner Wirksamkeit zweifeln. Daniel Lamar kommentiert richtig: Die Verwaltung der Migrationsfrage durch die EU folge dem Lauf der Dinge in Abhängigkeit momentaner Dringlichkeiten. Ohne Strategie gelinge es ihr, die Rückführung von Migranten durchzusetzen mit dem Versprechen einer offenen Visumspolitik, was wenig Sinn ergibt. Der Europäische Rechnungshof hat in seinem letzten Bericht die mangelnde Kohärenz und die geringen Erfolge der Projekte zur Eindämmung der Migration beklagt, die auf dem Rücken der europäischen Steuerzahler finanziert werden. Abgesehen von der Rhetorik bleibt die Finanzierung von Maßnahmen zur Kontrolle der Migration mit der Verstärkung von Sicherheitskräften auf dem Weg durch die Sahelzone. Die Begründung ist der Kampf gegen die Schlepper, die organisierte Kriminalität und der Terrorismus. Tatsächlich wird das Geld, welches für den Kampf gegen den Terrorismus und die Finanzierung der Flüchtlinge und Asylbewerber in Europa ausgegeben wird, als Entwicklungshilfe zugunsten der Länder des Südens verrechnet. Diejenigen Gelder des Dringlichkeitsfonds, welche für Projekte zur Schaffung wirtschaftlicher Entwicklung, zur Schaffung von bezahlten Arbeitsplätzen, zur Stärkung der Diaspora oder zur sozioökonomischen Integration der Frauen fließen sollen, sind in den Augen der Zivilgesellschaft in Afrika seit 50 Jahren bekannt dafür, dass sie in den meisten Fällen in die Abhängigkeit von internationaler Hilfe führen. Ein weiteres Ziel, das aus der Verteilung der Gelder des Fonds deutlich wird, ist die Kontrolle der Reisefreiheit innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten. Innerhalb der Mitgliedstaaten dieser herrscht im Prinzip die Reisefreiheit. Jedoch spiegelt sich die Diskussion über die Zukunft des Schengen-Raums in einer Diskussion über die Reisefreiheit zwischen den afrikanischen Ländern wider. Die Bewegungsfreiheit zwischen den westafrikanischen Staaten existierte uneingeschränkt bis zur europäischen Kolonialisierung und Staatenbildung unter westlicher Herrschaft. Die heutigen Grenzen sind eine Erbschaft der Kolonialisierung, die bereits die traditionelle Bewegungsfreiheit ernsthaft erschwert und unnötige Rivalitäten geschaffen hat. Ein Beispiel dafür ist der Konflikt zwischen Senegal und Gambia. Der Dringlichkeitsfonds der EU finanziert hauptsächlich die Länder der Sahelzone und beschwichtigt die anderen Länder mit der Finanzierung von Mikroprojekten, die von der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten beschlossen werden. Auf diese Weise wird ein gemeinsames Vorgehen dieser in Fragen der Migration torpediert. Statt einer Diskussion mit allen 15 westafrikanischen Staaten plus Mauretanien ziehen die 27 EU-Länder es vor, die Gespräche mit einzelnen Ländern wie Mali, Ghana und der Elfenbeinküste zu führen, ganz im Sinn der alten Taktik der Teilung, die seit der Kolonialzeit in Afrika erfolgreich war und auch heute noch ist. Thank you. Vor 4 Jahren, in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012, wurde Burak Bektaş in Südneukölln in Berlin vor dem Krankenhaus Neukölln ermordet. 2 seiner Freunde wurden lebensgefährlich verletzt und seitdem als Lehrer aus den Pannen, wie es genannt wird, des NSU, haben sich Antirassistinnen und Antifaschistinnen und migrantische Selbstorganisationen gesagt, dass niemals wieder migrantische Opfer von möglicher Nazi-Gewalt allein gelassen werden dürfen, dass sich solidarisiert werden muss mit den Angehörigen. Und deshalb hat sich Herbst 2012 die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş gegründet und musste dann mit Entsetzen feststellen im letzten Herbst, dass am 20. September 2015 ein weiterer Mensch in Neukölln ermordet wurde, und zwar Luke Holland. Hier wurde ein Täter gefasst, im Fall von Burak Bektaş nach wie vor nicht. Nachdem bekannt wurde, wer da gefasst wurde, nach der Ermordung von Luke Holland, nämlich ein Rolf Z., wurde nochmal in die Akten zu Burak Bektaş geguckt, stellte sich fest, dass es bereits 2013 in den Akten zur Ermordung von Burak Bektaş und zur lebensgefährlichen Verletzung 2 seiner Freunde einen Hinweis gibt, genau auf diesen Rolf Z. Und dies war der Anlass dafür, für die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, den Prozess gegen Rolf Z., einen Nazi, zu beobachten. Und am Morgen des 11. Juli veröffentlichte die Initiative eine Beurteilung zu dem Prozess und zu dem am 11. Juli zu erwartenden Urteil. Urteil im Mordfall Luke Holland erwartet. Vorläufige politische Einschätzung. Mangelnde Untersuchung eines rassistischen Motivs. Des Umfeldes von Rolf Z. und eines Zusammenhangs mit dem Mord an Burak Bektaş. Im Fall des in Berlin-Neukölln ermordeten Luke Holland wird am heutigen Montag, den 11. Juli, das Urteil gegen den Angeklagten Rolf Z. erwartet. Er ist angeklagt, den 31-jährigen Briten am Morgen des 20. September 2015 auf offener Straße aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte erschossen zu haben. Die Indizienlage ist erdrückend. Rolf Z. schweigt zu den Vorwürfen. Die Eltern von Luke Holland nahmen als Nebenkläger am Prozess teil. Ihr Studium der Ermittlungsakten ließen sie von Anfang an befürchten, dass die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrigen Beweggründe nicht gewürdigt werden. In der Akte finden sich nur wenige Informationen zum Vorleben des mutmaßlichen Täters Rolf Z. und seiner möglichen Motivation. Die Eltern gehen von einem rassistischen Verbrechen aus und betonten immer wieder, dass Luke ermordet wurde, weil er Englisch sprach. Ihr Wunsch war es außerdem, dass in dem Prozess der Zusammenhang zum Mord an Burak Bektaş untersucht werden sollte. Die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş hat den Prozess beobachtet, gibt anlässlich des bevorstehenden Endes eine erste politische Einschätzung ab. Ähnlich wie bei den Vorgängen zum NSU-Komplex zeichnen sich die Ermittlungen und der Prozess gegen Rolf Z. durch nicht ernst nehmen, nicht genau hingucken, entpolitisieren und verharmlosen von Seiten der Behörden aus. Mangelnde Untersuchung eines rassistischen Motivs. Das Gericht hat sich auf das Überführen des Täters durch Indizien konzentriert und keine Aufklärung des Motivs betrieben. Erstens, neben der unübersehbaren Ausstattung seiner Wohnung mit Hitlerbüste, mehreren Hitlerbildern, ein Bild der NS-Führungsriege, einer Karte vom Deutschen Reich und diversen anderen Gegenständen mit NS-Bezug, bestätigen auch Zeugen aus dem Umfeld Rolf Zetz seine politische Einstellung. Er soll ideologisch der NPD nahegestanden haben. Zweitens, Zeuginnen berichten, dass Rolf Z. sich abfällig über Ausländer im Club del Rex geäußert habe, es werde dort nur Englisch und Spanisch gesprochen. Auch Zeuginnen aus dem persönlichen Umfeld von Rolf Z. bestätigten, dass er sich über Ausländer beschwerte, die immer mehr Läden in seiner Umgebung eröffneten, während deutsche Kneipen zumachen müssten. Drittens, das psychologische Gutachten des Gerichts hielt Rolf Z. für voll schuldfähig, aber konzentrierte sich ausschließlich auf den Alkoholpegel des Täters und gab sich bezüglich des Motivs unwissend. Aus den in der Wohnung gefundenen NS-Devotionalien und den vorliegenden Zeugenaussagen wurde nicht auf ein rechtes Weltbild des Angeklagten geschlossen. Ansätze aus der Forschung zur Hasskriminalität, zur Aufklärung der Motivation wendete der Gutachter nicht an. Viertens. Nicht untersucht wurde weiterhin die in Rolf Z. Wohnung aufgefundene Literatur hinsichtlich neonazistischer Inhalte. Im Hinblick auf den Mord an Luke Holland wäre dabei vor allem interessant, ob in neonazistischen Kreisen weit verbreitete verbotene Schriften zu rassistischen Terrorkonzepten wie dem Lone Wolf-Konzept in seiner Wohnung vorgefunden wurden. In diese Richtung wurde allerdings nicht ermittelt. Mangelnde Untersuchung seines Umfelds und möglichen neonazistischen Netzwerken. Der Prozess war davon geprägt, dass der Angeklagte schwieg und auch alle Familienangehörigen sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht beriefen. Zeuginnen aus dem Freundinnenkreis des Angeklagten verharmlosten die politischen Einstellungen von Rolf Z., die sie aber gleichzeitig nicht leugnen konnten. Damit wurde ein Unterstützerinnenkreis sichtbar, ein Milieu, das sich von der brutalen Tat nicht erschüttert zeigte. Trotzdem wurde Rolf Z. vom Gericht als Einzeltäter ohne Netzwerk gesehen. Erstens. Der Zeuge Ryan H., Betreiber des Del Rex, sagte aus, dass sich in den Räumen seines Anfang 2014 eröffneten Clubs zuvor die Rockerkneipe Starkstrom befunden habe. Dort sei auch Rolf Z. Stammgast gewesen. Dem Betreiber werden Verbindungen zu den Bandidos nachgesagt. Verbindungen der Bandidos ins militante Neonazi-Spektrum sind bekannt. Die Frage, wer sich im Starkstrom traf und ob es Verbindungen in die rechte Szene gab, ist bislang genauso unbeantwortet wie die Frage, welche Kontakte Rolf Z. dort pflegte. In diese Richtung wurden keine Zeuginnen geladen und nicht ermittelt. Bekannt ist allerdings, dass der Club Del Rex dem ehemaligen Betreiber und seinem Umfeld immer wieder Anlass für Provokationen bot. Zweitens. Ebenfalls ungeklärt ist die Herkunft einer in Rolf Z.'s Wohnung aufgefundene Fahne der 2003 verbotenen Neonazi-Band Lanzer mit dem Aufdruck Deutsche Wut. Die Fahne ist nicht frei verkäuflich. Der Vertrieb von Tonträgern und Propagandamaterialien wird konspirativ organisiert. Die Band unterhält Kontakte zum verbotenen rassistischen Musiknetzwerk Blood in Hanna, in dessen Umfeld sich auch die mutmaßlichen NSU-Mitglieder Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bewegten. Ermittlungen in diese Richtung hätten möglicherweise Hinweise zu Kontakten von Rolf Z. zu militanten Neonazi-Strukturen geben können. Drittens. Das in Rolf Z.'s Wohnung gefundene Kilogramm Schwarzpulver, genug Sprengstoff für eine mittlere Bombe, wurden kommentarlos in den Asservatenlisten aufgeführt, spielte jedoch im gesamten Prozess keine Rolle und fand auch in der Anklageschrift keine Erwähnung. Die Zusammensetzung des Schwarzpulvers und vor allem dessen Herkunft wurden nicht untersucht und es wurden keine Abgleiche vorgenommen. Viertens, es wurde nicht ermittelt, wo und mit wem Rolf Z. Schießübungen vornahm. Fünftens. Im Prozess tauchten keine Erkenntnisse des Staatsschutzes oder des Verfassungsschutzes als Teil der Ermittlungen auf. Wissen über Szenestrukturen, ideologische Motivationen als Tathintergrund etc. wurden nicht in die Ermittlungen einbezogen. Immer wieder tauchten für uns Fragen auf. Wurde hier entpolitisiert oder vertuscht? Was wissen die V-Leute des Berliner Staatsschutzes sowie des Verfassungsschutzes des Landes und des Bundes über Rolf Z.? Spielt Quellenschutz, wie auch im NSU-Prozess, in diesem Verfahren eine Rolle? In der Öffentlichkeit wird das entpolitisierte Bild einer Tat eines Einzeltäters gezeichnet, der zwar ein Waffener sei und einen Hitler-Tick hat, eine politische Dimension und mögliche Netzwerke werden dabei ausgeblendet und damit Fehler aus den Ermittlungen zum NSU auf ein neues wiederholt. Die Ermittlungen im NSU-Komplex haben die fatalen Folgen einer Ausblendung rassistischer Tatmotive seitens der Ermittlungsbehörden auf brutale Art und Weise offenbart. Mangelnde Untersuchung eines Zusammenhangs mit dem Mord an Burak Bektaş. Der Versuch der Nebenklage, die mögliche Verbindung zum Mord an Burak Bektaş in das Verfahren einzubringen, wurde von allen anderen Prozessbeteiligten massiv zurückgewiesen und spielte im weiteren Prozessverlauf keine Rolle mehr. Erstens. Die Akte von der im Jahr 2006 erfolgten Hausdurchsuchung in der Wohnung von Rolf Z., die bei den Ermittlungen im Fall Burak Bektaş im Winter 2013-14 noch beigezogen wurde, ist inzwischen angeblich vernichtet. Sie könnte Informationen über mögliche Verbindungen zwischen den beiden im Tatablauf ähnlichen Morden enthalten haben. Zweitens. Im jetzigen Verfahren gegen Rolf Z. wurde festgestellt, dass dieser öfter bei seinem vor 7 Jahren verstorbenen Bruder bzw. dessen Ehefrau Witwe gewesen ist. 2 Straßen vom Tatort im Mordfall Burgbektasch entfernt. Dort soll er laut einem Hinweisgeber Schießübungen durchgeführt haben. Diesen Hinweis ist im Prozess nicht weiter nachgegangen worden. 3. Das persönliche Umfeld von Rolf Z. wurde nicht zu möglichem Wissen bezüglich des Mordes an Burgbektasch befragt, obwohl dies der ausdrückliche Wunsch der Eltern Nukolans war. Trotz Hinweisen wurde die Spur eines möglichen zweiten Mordes nicht weiterverfolgt. 4. Den Überlebenden des Mordes an Burgbektasch wurde eine von ihnen gewünschte Gegenüberstellung mit Rolf Z. verweigert. Als Begründung nannten die ermittelnden Behörden, dass der Mörder von Burgbektasch keinen Bart getragen habe. Polizei und Justiz versuchen unserer Einschätzung nach einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Morden von vornherein auszuschließen, ohne weitere Nachforschung anzustellen. Denn gäbe es tatsächlich einen Zusammenhang, müsste sich die Polizei und Staatsanwaltschaft den Vorwurf gefallen lassen, dass engagiertere Ermittlungen gegen Rolf Z. im Fall Burgbektasch den Mord an Luke Holland unter Umständen hätten verhindern können. Für uns steht fest, der Mord an Luke Holland gehört auf die Liste der rechten, rassistischen Morde in Berlin. Wir fordern weiterhin eine konsequente Aufklärung der Umstände und Hintergründe des Mordes an Luke Holland und den möglichen Zusammenhängen zum Mord an Burgbektasch. Und letztendlich hat Rolf Z. 11 Jahre und 7 Monate Haft bekommen für Mord ohne Motiv. Ein sehr deutsches Vorgehen von dem Gericht in Berlin. Das war der linke Medienspiegel im Juli. Worüber wir euch nicht berichten konnten, ist, dass heute die Zäune aus der Riga 94 von der Polizei eigenhändig getragen werden mussten, nachdem gestern die Betreiberin der Kneipe Kaderschmiede in der Riga 94 im Nordkiez von Friedrichshain in Berlin vor Gericht gewonnen haben und also die Polizeibelagerung des Hausprojektes Riga 94 seit dem 22. Juni illegal war. Und hiermit ist fraglich, inwieweit der CDU-Innensenator Henkel sich in Berlin noch halten kann. Er ist durch viele Skandale vor allem aufgefallen, unter anderem durch Nichtinformieren des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag über 3 Spitzel des LKA Berlin im direkten Umfeld des NSU, durch Decken von Aktenschreddern im Umfeld der Nazi-Band Lanza. Vielleicht kommt ja mal wieder ein CDU-Rechter, in diesem Fall Henkel, durch einen Skandal zu viel zu Fall. Das wäre doch sehr erfreulich. Also noch einen schönen Sommer und wir hören uns im August wieder. Tschüss.